Die Malteser von Friedrich von Schiller. Cinar, Teil 2. Zwei Aufgaben sind noch zu lösen. Erstens, der würdigste und treffendste Gebrauch von dem Motiv der Liebe der beiden jungen Ritter in seinem ganzen Umfang. Zweitens, ein handelndes Motiv, wodurch La Valette die Empörung dämpft und unter den Rittern rein groß und gerechtfertigt dasteht. Es muß so beschaffen sein, daß es ihn auf einmal von dem Verdacht der Willkür harte Parteilichkeit befreit und seine väterliche Gesinnung für den Orden, Gerechtigkeit, Güte und hohe Tugend versichtbart, zugleich einen Ordensenthusiasmus entflammt und die Gemüter zu einer begeisterungsvollen Nachfolge hinreißt. Die Ritter müssen mit einer schmerzlichen Selbstverdammung gewahr werden, daß sie sich an dem gütigsten Vater und einem schon blutenden Herzen vergangen haben. Er muß zugleich ein Gegenstand ihres zerfließenden Mitleids und ihrer erstaunensvollen Bewunderung sein, und die Scham, das Gefühl ihrer begangenen Verletzung, ihrer Schuld, muß ihr Herz zerreißen. Der Pivot des ganzen Stücks ist, daß La Valette durch das strenge Gesetz, das er durchsetzt, selbst am schmerzlichsten leidet, daß er seinen Sohn hingibt. Aber in diesen zerreißenden Schmerz des Vaters mischt sich zugleich ein herrliches Freudengefühl an der heroischen Gesinnung des Jünglings, der wie ein Engel trefflich und edel sich zu dem Opfer schmückt. La Valette hat sich dem Jüngling bisher nicht als Vater zu erkennen gegeben und auch durch keine väterliche Parteilichkeit ihn unterschieden. Seine Regierung war überhaupt väterlich gegen alle Ritter, besonders gegen die Jüngern, und die allgemeine Zuneigung zu Saint-Priest, welcher sich vor allen Rittern seines Alters auszeichnete, verbarg die Ursache des besonderen Interesse, das er für diesen liebenswürdigen Jüngling zeigte. Nur der Chor wußte oder erfährt im Stücke früher als der übrige Orden das Geheimnis. Saint-Priest ist im Anfang der Handlung noch auf San Elmo, und es ist bloß die Rede von ihm. Crequis Leidenschaft bezeichnet ihn. Im Verlaufe des Stücks aber kommt er selbst nach Borgo mit anderen Deputierten. Man hatte ihn vorzüglich miterwählt, um durch den Anblick des liebenswürdigen Jünglings La Valette desto eher zum Nachgeben zu bewegen. Er selbst denkt aber ganz anders als seine Komitenten, und er vertraut dem La Valette, dass er keineswegs zurückberufen zu sein wünsche. Seine persönliche Erscheinung, welche im höchsten Grade vorbereitet sein muß, ist für zwei Personen, für seinen Vater und für seinen Liebhaber, von der höchsten Bedeutung und führt zwei ganz verschiedene, aber hochpathetische Situationen herbei. Der Liebhaber darf seine Zärtlichkeit laut zeigen, obgleich sie verdächtig scheinen könnte. Der Vater muß seine rechtmäßige und natürliche Empfindung zurückhalten. Er kann deswegen dem Crequi nicht gram sein, daß er sich gegen ihn selbst, den Großmeister, vergißt, denn er tut es aus Liebe zu demselben Gegenstand, der auch dem La Valette das teuerste ist. Es ist schön, daß unter allen widerspenstigen Rittern La Valettes Sohn gerade allein pflichtmäßig bleibt und dass er seinem Vater, den er nicht kennt, mit kindlich offenem Vertrauen und naiver Ehrfurcht begegnet. Nachher, wie Saint-Priest in dem Großmeister seinen Vater erfährt, wird sein Benehmen gegen ihn in nichts geändert, außer dass es noch respektvoller wird, aber sein Heroismus steigt zu einer bewundernswürdigen Höhe und er hat eine Ungeduld, sich dem Gesetz zu opfern. Die aufrührerischen Ritter, die schon durch Montaltos entdeckte Verräterei und Lavalettes mächtige Worte zerknirscht sind, erfahren nun das ganze Geheimnis von dem Chor und überraschen den Großmeister in dem Tête-à-Tête mit seinem Sohn, eben wie es die höchste Bewegung erreicht hat. Indem sie gerührt seiner Weisheit und Tugendgerechtigkeit widerfahren lassen, verlangen sie, dass Saint-Priest von San Elmo zurückbleibe und jeder andere will für ihn hinübergehen, edler Wettstreit. Aber Lavalette will keine Ausnahme, keine Parteilichkeit, und da der Orden ihn zwingen will, setzt der junge Saint-Priest sich heroisch dagegen. Die zwei Freunde. Man hat dem Lavalette gesucht, eine schlimme Meinung von der Liebe der zwei Ritter beizubringen. Er hat sie aber gegen diesen niedrigen Argwohn verteidigt, und nun rechtfertigen sie wirklich durch einen herrlichen Heroismus seine günstige Meinung von ihrem Verhältnis. Ihre Liebe ist von der reinsten Schönheit, aber doch ist es nötig, ihr den sinnlichen Charakter nicht zu nehmen, wodurch sie an der Natur befestiget wird. Es darf und muß gefühlt werden, dass es eine Übertragung der Geschlechtsliebe, ein Surrogat derselben und eine Wirkung des Naturtriebes ist, aber in seiner höchsten und reinsten Bedeutung, so wie er die Bedingung alles Lebens und alles Schaffens und alles Accomplissement ist. Saint-Priest heißt der schöne Ritter, und seine Schönheit gibt ihm gleichsam die Qualität eines Mädchens. Er flößt einigen gemeinen Naturen entweder Begierden oder doch eine böse Vermutung ein. Montalto hat sich umsonst um den Jüngling beworben. Der Chor gehört zu denen, welche Schlimmes vermuten. Es ist ein Grund anzugeben, warum Caqui sich nicht auf demselben Posten befindet. Er kann bei Gelegenheit der ersten Deputation von San Elmo sich von Lavalette ausbitten, dahin gehen zu dürfen, es wird ihm abgeschlagen. Oder er kann bitten, dass Saint-Priest abgelöst werde, wogegen sich die übrigen setzen. Indessen wird dadurch Saint-Priests erwähnt. Nachher, wenn Lavalette weggegangen, erkundigt sich Caqui bei den elmoischen Deputierten sehr leidenschaftlich nach seinem Geliebten. Caqui ist eine heftig passionierte Natur, die in ihrem Gegenstand ganz lebt, ihn mit der ganzen Gewalt der Natur umfasst und keine Grenzen, kein Maß kennt. Besser, wenn er ein Italiener wäre oder auch ein heißblütiger Sizilier. Seine Leidenschaft ist wahre Geschlechtsliebe und macht sich durch eine kleinliche, zärtliche Sorge, durch wütende Eifersucht, durch sinnliche Anbetung der Gestalt, durch andere sinnliche Symptome kenntlich. Auch die Geringschätzung, welche er gegen Weiber und Weiberliebe bei Gelegenheit der Griechin zeigt, und der Vergleich, den er damit zum Vorteil seines Geliebten anstellt, gibt den Geist seiner Liebe zu erkennen. Seine Eifersucht erstreckt sich selbst auf Lavalette, den er beschuldigt, dass er den Saint-Priest aus Rache aufopfern wolle, weil er von ihm verschmäht worden. Wenn er sich von Ramiro erzählen lässt, wie es Saint-Priest ergehe und dieser leidenschaftlich von ihm spricht, so erwacht seine Eifersucht auch gegen diesen. Er beneidet die almoischen Deputierten, weil sein Geliebter dort ist. Saint-Priest ist ein jugendlicher Rinaldo. Seine Schönheit ist mit furchtbarer Tapferkeit gepaart. Er übertrifft alle andern Ritter an Mut sowie an Schönheit. Er ist eine Geißel der Türken und immer voran, obgleich man ihn zu schonen suchte. Aber es ist, als ob eine Wache von Engeln ihn umgäbe, oder ob sein Anblick magisch wirkte, denn mitten in Tod und Gefahr ist er unverletzt, und sein Anblick entwaffnet den Feind. Man weiß nicht, ob durch die Schönheit seiner Gestalt oder durch die Furchtbarkeit seines Muts. Der Zufall oder vielmehr eine von dem Großmeister nicht abhängende Ordnung hat gerade diese Ritter und keine andere zur Verteidigung San Elmos bestellt. So kam sein Sohn darunter, den er bei voller Freiheit wohl nicht auf den Todesposten gestellt haben würde. Dies wenigstens muß dem Urteil frei anheimgestellt bleiben. Nun, da der Posten so gefährlich worden, ist der Jüngling einmal da, und Lavalette kann ihn ohne eine Parteilichkeit nicht zurücknehmen. Dieses alles spricht sich aus, ehe man noch weiß, dass es sein Sohn ist. Allenfalls kann er durch gewisse besorgte, ängstliche Erkundigungen nach dem Befinden der dortigen Ritter ein näheres Interesse an einzelnen verraten. Die Frage ist, erstens, können beide Motive, Lavalettes Selbstaufopferung und die Hingebung seines Sohns, zusammengebraucht werden? Zweitens, wenn das Hauptmoment wie billig darin liegt, dass Lavalette seinem strengen Gesetz selbst das größte Opfer in seinem Sohn bringt und dass die Ritter dadurch überwältigt werden, kann alsdann die Hauptszene mit Romegas noch stattfinden, und wie kann sie auf eine so entscheidende Situation als die zwischen Lavalette und seinem Sohn war folgen? Sie fällt weg, wenn Lavalette nicht mehr entschlossen ist, selbst nach Elmo zu gehen. Alles kommt hier auf die Folge der Situationen an. Diese sind folgende. Erstens, die zweite Gesandtschaft von San Elmo, bei welcher sich Saint-Priest befindet, zeigt die Unmöglichkeit, Elmo zu behaupten, und erklärt den Entschluss der dortigen Ritter, dass sie abgelöst sein oder in einem Ausfall sterben wollen. Der ganze Orden oder doch eine entscheidende Majorität ist auf ihrer Seite, nachdem sich die Rivalenzungen gegen den Großmeister vereinigt haben. Man will diesen zwingen, und Romegas steht an der Spitze der Verschwörung. Krecki und Montalto haben sich jeder auf seine Weise dabei geschäftig gezeigt, und der Chor hat seine schwache Stimme vergeblich erhoben. Zweitens, indem das von den Rittern bereitet wird, verfolgt Lavalette die entdeckte Spur von Montaltos Verrat und nimmt dagegen seine Maßregeln. Zugleich hört er Castriots Rapport über den Zustand der elmoischen Werke und überzeugt sich von der Unhaltbarkeit des Forts, zugleich aber doch von der Möglichkeit, den Fall desselben durch eine tapfere Verteidigung teils zu verspäten, teils es desto teurer zu verkaufen. Eins, Romegas und Biron, Streit um das Mädchen, Zungen legen sich darein, Bürgerkrieg im Orden. Zwei, Chor kommt, die Einschließung der Insel und die drohende Gefahr verkündigend, schilt die Ritter, dass sie sich selbst befehden in diesem Augenblick, Mut und Vertrauen der Ritter, Furcht des Chors, gehoffter Entsatz von Sizilien. 3. Lavalette und Miranda, vereitelte Hoffnung des Entsatzes, Notwendigkeit, das vor San Elmo bis auf den letzten Mann zu behaupten, Unwille der Ritter gegen Spanien, Loyauté des Miranda. 4. Der alte Christensklav. 5. Die elmoische Gesandtschaft, schlechter Zustand der Werke und Bitte der Besatzung. Lavalette besteht auf der Verteidigung, obgleich die Ritter schmerzlich bedauernd. Noch ist Hoffnung, dass Elmo sich halten könne. 6. Die elmoischen Deputierten klagen bitter darüber, dass man sie hingegeben habe. Erstes Murren gegen den Großmeister und Montaltos böse Insinuationen. 7. Krecki kommt in großer Bewegung, sich nach seinem Geliebten zu erkundigen, der auf San Elmo mitkämpft. Ramiro sagt ihm, dass Saint-Priest einen ewigen Abschied von ihm nehme. Krekis heftiger Schmerz und Entrüstung über den Großmeister, Montaltos böser Einfluss. 8. Der Chor allein. B. 9. Lavalette und Castriot, er erkundigt sich sehr angelegentlich, ob das vorhaltbar. Er kommt mit bekümmertem Herzen und schüttet es gegen den Chor aus. Ihn drückt Spaniens Treulosigkeit, die harte Notwendigkeit, seine Ritter aufzuopfern und die Insubordination im Orden. Chor wirft ihm mit Ehrerbietung seine Indulgenz vor. Er verteidigt sich, sagt aber, dass er andere Maßregeln zu ergreifen angefangen, lässt einen Wink von Verräterei fallen. 10. Lavalette, Biron, Romegas, sie klagen über Wegführung der Griechen, fordern Indulgenz. Lavalette zeigt ihnen den Gebieter. 11. Biron, Romegas, Chor. Die zwei Ritter versöhnen sich, um gegen den Großmeister zu agieren. 12. Krecki, Biron, Romegas. 13. Montalto, die vorigen, er meldet eine neue Deputation an von Elmo. Krecki eilt ihr entgegen. 14. Krecki und Saint-Priest, Szene des Liebhabers mit dem Geliebten. 15. Freude des ganzen Ordens an dem schönen, tapfern Ritter. 16. Lavalette will die Gesandtschaft nicht vor sich lassen und hat sich eingeschlossen. Wut der Ritter und Ausbruch der Verschwörung. Chors Stimme wird nicht gehört. 17. Chor Solos. C. 18. Lavalette, Chor, Bitte des Chors. 19. Lavalette, Montalto. 20. Lavalette, Saint-Priest. 21. Lavalette, die Aufrührer. 22. Vorige, ohne Lavalette. 23. Montaltos Verräterei entdeckt sich. 24. Saint-Priest kommt begeistert und nimmt von Crequi Abschied. 25. Lavalette erscheint wieder und findet die Ritter von Reue gebeugt. Er will nebst seinem Sohn Elmo verteidigen. Er schickt die Ritter hinweg. 26. Lavalette und Romegas. 27. Die reuenden Ritter wollen alle statt Saint-Priests nach Elmo. Hohe Begeisterung des Jünglings, sein Abschied von Lavalette, von Crequi, dessen Schmerz und Verzweiflung. D. 28. Chor Solus. 29. Lavalette will hinüber, flehen der Ritter, dass er bleibe. 30. Ungewisses Schicksal von der Belagerung. 31. Crequis Flucht nach Elmo. 32. Der halbe Mond flattert oben. 33. Lascaris Erscheinung. 34. Lavalette unter seinen Rittern. Demütigung und Fußfall der Ritter von San Elmo. Lavalette willigt endlich ein. Abschied der Ritter und letzte Umarmung, Abschiedsszene zwischen Crequi und Saint-Priest, zwischen diesem und Lavalette, Wiederherstellung des Ordens in seine ursprüngliche Simplizität. Wir stehen vielleicht am Rand unseres Untergangs, lasst uns endigen, wie wir anfingen. Versöhnung der Ritter, brüderliche Eintracht. Im letzten Chor muß der erhabenste Schwung sein und die moralische Gesinnung in ihrer ganzen Glorie erscheinen. Zugleich wird hier der große Lohn der erfüllten Pflicht von ferne gewiesen. Religion. Sobald die Ritter San Elmo erreicht haben, wird die Kommunikation abgeschnitten, sie sind völlig verlassen. Wenn Crequi alles getan, um sich gegen seinen Freund auszutauschen, muß er ihm freiwillig in den Tod nachfolgen. Elmo wird mit Sturm erobert, der halbe Mond flattert auf der Festung, die Leichname der Ritter vom Meerstrom herübergeführt, Schmerz des Großmeisters, die Leiche seines Sohnes, Ankunft der spanischen Flotte. Erscheinung des griechischen Jünglings, der die Katastrophe erzählt und zugleich eine schöne Wirkung derselben ist. Lavalette überlässt sich erst dem Schmerz über den Verlust so vieler trefflichen Ritter, Nachricht von dem Gang der Belagerung und dem Fortgang der Stürme. Groß und erhaben ist es, wie sich der Privatschmerz des Großmeisters in der Empfindung für das Allgemeine verliert. Der Leichnam des Saint-Priest wird aus den Wellen aufgefangen. Hier an der Leiche des Saint-Priest geloben ihm die Ritter unbedingte Achtung gegen seine Befehle. Lavalette überführt die Ritter, wie viel mehr Gehorsam wert ist als Tapferkeit. Er zeigt ihnen, dass sie über ihr Leben nicht disponieren können. Ihr müsst leben, wenn es das Gesetz will, und sterben, wenn es das Gesetz will. Euer aller Leben ist ein Gut der Kirche, und ich bin der Verwalter dieses Guts. Ihr habt darüber keine Stimme. Chor über den Gehorsam und die Pflicht, strenge Moral ohne Religionströstungen, Chor über Leonidas, dessen Geschichte. Ich hätte keinen Sohn, sagt Lavalette am Ende, ich habe 100 Söhne, ich soll keinem näher angehören, ich soll ein Vater sein für alle. Umarmt mich, umarmt euren Vater. Das Stück schließt mit dieser Gruppe.